Die Einheit hatte den Befehl, sich um die speziellen Probleme zu kümmern, die ständig in den Italienervierteln auftreten. Damit hatte McAdoo faktisch eine 500.000 auf mehrere Quadratkilometer verteilte Italiener der Obhut von 6 Männern übertragen. Zum Vergleich, die Bürger Roms im Jahre 1904, etwa 500.000, wurden von tausenden Polizisten und Carabinieri beaufsichtigt, bei voller Unterstützung durch Gerichte, Staatsanwaltschaft und Polizeiführung. Das Quad sollte mit lachhaften Mitteln eine Aufgabe vom selben Ausmaß stemmen. Und die Bürde wuchs mit jedem Tag. Während der frühen Tage des Italian Squad wanderten Italiener weiterhin in großer Zahl ein. Im Gründungsjahr 1904 kamen 193.296 italienische Männer, Frauen und Kinder in die USA. 1905 waren es 221.479. In den folgenden beiden Jahren wurden es noch mehr. 273.120 und 285.731. Kriminelle waren natürlich auch darunter. Es gibt tausende Räuber und Mörder der Black Hand in New York und Brooklyn, räumte Petrosino im Oktober 1905 gegenüber der Times ein. Die Bedrohung wächst rapide. Später setzte er die Zahl in Manhattan aktiver italienischer Krimineller auf 35.000 bis 40.000 fest, und es wurden jeden Tag mehr. Alberto Pecorini, ein mit der Black Hand befasster Zeitungsredakteur, sah das genauso. Er schätzte, dass 95% der Handwerker, Ladenbesitzer, Drehorgelspieler, Banker und ungelernten Arbeiter in den Italienerkolonien dem Bund ein wöchentliches Schutzgeld bezahlten, damit ihren Geschäften und Familien nichts passierte. Wenn das stimmte, ging die Zahl der Opfer der Black Hand allein in New York in die Hunderttausende. Doch sogar diese Zahl war unvollständig, da die Einwanderer fehlten, die aus Todesangst das Land verlassen hatten. Die Black Hand, schrieb der Journalist Frank Marshall White, hat tausende ehrlicher, fleißiger Italiener ruiniert und aus den USA vertrieben, die andernfalls hervorragende Staatsbürger abgegeben hätten. Möglicherweise waren diese Zahlen übertrieben. Dass die meisten Verbrechen der Black Hand nicht einmal angezeigt wurden, erschwerte es selbst Petrosino und Pecorini, ihre wahre Anzahl einzuschätzen. Doch andere Quellen, bei Mitgliedern des Bundes konfiszierte Opferlisten, Berichte von Journalisten aus St. Louis, Chicago und anderen Städten, boten reichlich Indizien dafür, dass die jährliche Opferzahl allein in New York mindestens vierstellig war. Insbesondere Kleinunternehmer mussten, wenn sie in Amerika auch nur ein wenig Wohlstand angehäuft hatten, damit rechnen, bedroht zu werden.